Bei ethnografischen Beispielen verschrecken dicht an dicht hängende Zähne mit ihrem Geklimper böse Geister. Allein eine Entsprechung über die Weiten von Zeit und Raum zu behaupten, genügt aber nicht, sagt Joris. Das ist die Gefahr bei der Fülle ethnografischer Beispiele. Wenn man nur lange genug sucht, findet man an irgendeinem Ort der Welt schon ein Vergleichsobjekt. Für die Hypothesenbildung ist der Blick in die Ethnographie wichtig. Diese darf nur nicht als Selbstbedienungsladen dienen. Die nächste Versuchung, die ewig lockt, die Überinterpretation. Natürlich ist es verführerisch anzunehmen, dieses Regeweih habe vor 9000 Jahren einst das Haupt einer Schamanin geziert. Aber können wir wirklich ausschließen, dass das Geweih der Frau nicht einfach so mitgegeben worden ist? Fragt Joris. Schließlich finden wir in anderen mesolithischen Gräbern auch Geweihe von Hirschen, wobei es dann Abwurfstangen sind. In unserem Fall, Joris betrachtet noch einmal das Gehörn, als sei es Yoriks Schädel in Hamlets Hand, ist schon besonders, dass es sich um einen von Menschenhand bearbeiteten Rehschädel handelt. Und jetzt kommt ja noch das gekürzte Hirschgeweih dazu. Spätestens nach der Rückkehr aus dem British Museum wird entschieden, wie es mit der Gebrauchsspurenanalyse weitergeht und ob die Entfernung des aufgetragenen Lacks ohne Gefährdung der Objekte erfolgen kann. Beim Aufbruch aus dem Spurenlabor gibt Joris zu bedenken, es ist die Trauergemeinde, die für das Grab verantwortlich ist. Im Fall dieser Frau steht außer Frage, dass die Menschen damals alles in ihrer Macht Stehende taten, um der Besonderheit dieses Individuums Ausdruck zu verleihen. Deshalb liegt der Schlüssel für das Rätsel der Schamanin darin, die Menschen und ihre Zeit zu verstehen.